Erstens ist die Liste der Israeliten, die dem König dienten, wobei jede der 12 Abteilungen aus 24.000 Männern bestand. Zweiter Jasobim, der Sohn Sabdils, leitete die erste Abteilung, die im ersten Monat ihren Dienst antrat. Dritter, er stammte von Peres ab und war der oberste Anführer aller Offiziere für diesen ersten Monat. Vierter, Dodai war für die Abteilung des zweiten Monats verantwortlich, während Miklot als sein Stellvertreter fungierte. Fünfter, Benaja, der Sohn des Priesters Jojada, war der Anführer der dritten Abteilung für den dritten Monat. Sechster, dieser Benaja war ein berühmter Held unter den 30 Kriegern, und sein Sohn Amisabad unterstützte ihn. Siebter, Asahel, der Bruder von Job, leitete die vierte Abteilung, bis sein Sohn Sebadja diese Aufgabe übernahm. Achter, Samhut war der verantwortliche Anführer für die fünfte Abteilung, die im fünften Monat diente. Neunter, Ira, der Sohn von Ikkes aus Tekoa, befehligte die sechste Abteilung während des sechsten Monats. Zehnter, Hiles aus dem Stamm Ephraim war der Anführer der siebten Abteilung für den siebten Monat. Elfter, Sibeschai aus dem Geschlecht der Serahiter leitete die achte Abteilung im achten Monat des Jahres. Zwölfter, Abisa aus dem Stamm Benjamin war für die neunte Abteilung im neunten Monat verantwortlich. Dreizehnter, Maharai, der ebenfalls zu den Serahitern gehörte, befehligte die zehnte Abteilung im zehnten Monat. Vierzehnter, Benaja aus Piraton, der zum Stamm Ephraim gehörte, leitete die elfte Abteilung im elften Monat. 15. Heldai aus dem Geschlecht Otniels war der Anführer der 12. Abteilung für den letzten Monat. 16. Zusätzlich zu den militärischen Führern gab es Vorsteher für die einzelnen Stämme Israels, wie Elisa und Sephatja. 17. Hasabja war der Anführer für den Stamm Levi, während Zadok für die Nachkommen Aarons verantwortlich war. 18. Elihu, ein Bruder von David, leitete den Stamm Juda, und Omri war der Anführer von Issachar. 19. Jesmaja war der Vorsteher für den Stamm Sebulon, während Jerimot den Stamm Naphtali anführte. 20. Hosea leitete den Stamm Ephraim, und Joel war für den halben Stamm Manasse verantwortlich. 21. Iddo führte den anderen Teil von Manasse in Gilead an, während Jasiel der Anführer von Benjamin war. 22. Asareel war der Vorsteher für den Stamm Dan, womit die Liste der Stammesfürsten Israels vollständig ist. 23. David ließ die Männer unter 20 Jahren nicht zählen, weil Gott versprochen hatte, Israel so zahlreich wie die Sterne zu machen. 24. Job begann zwar mit der Zählung, beendete sie aber nicht, da Gott wegen dieser Tat zornig auf Israel wurde. 25. Asmavet verwaltete die Schatzkammern des Königs, während Jonathan für die Vorräte in den Städten und Dörfern zuständig war. 26. Esri war der Aufseher über die Arbeiter, die auf den Feldern des Königs die Landwirtschaft betrieben. 27. Simai war für die Weinberge verantwortlich, während Sabdi die Vorräte in den Weinkellern genau überwachte. 28. Baalhanan verwaltete die Oliven- und Feigenbäume in der Ebene, und Jos war für die Ölvorräte zuständig. 29. Sitrai beaufsichtigte die Rinder in der Scharon-Ebene, während Schafat die Herden in den Tälern kontrollierte. 30. Obil war für die Kamele verantwortlich, und Jedeja kümmerte sich um die Esel des Königs. 31. Jasis war der Aufseher über die Schafe und Ziegen, sodass alle Besitztümer des Königs David gut verwaltet wurden. 32. Davids Onkel Jonathan war ein kluger Berater und Gelehrter, während Jehiel die Söhne des Königs unterrichtete. 33. Ahithophel diente dem König ebenfalls als Berater, und Husai war als enger Freund des Königs bekannt. 34. Nach Ahithophel übernahmen Jojada und Abjatar diese Aufgaben, während Job der oberste Befehlshaber des Heeres blieb.